Es ist schön, wieder hier zu sein und dann auch zu diesem Thema, das für mich auch so ein bisschen Experimentalgang ist. Also, wie Lukas das schon angedeutet hat, bin ich ja eher so im Punk-Post-Punk-Bereich unterwegs, aber mit akkumuliertem Alter sollte man die Felder auch ein bisschen weiten und die Geschmäcker dehnen. Und insofern robbe ich mich also auch in die Vergangenheit zurück. Wiewohl ich auf dem Zeitstrahl sozusagen linear vorwärts unterwegs bin, also heute geht es 68 bis 78 und wer mir sozusagen folgen will, morgen Abend bin ich in Erfurt im IOZ und stelle eben genau das Punkbuch hier vor, das Warschauer Punkpakt, das ja 77 ansetzt. Also ihr seht, es gibt ein bisschen Überlappung und mal sehen, wo wir landen. Es ist natürlich unmöglich, den gesamten Ostblock, und da empfehle ich auch immer wieder, wiewohl ich das hier wahrscheinlich rauslassen werde, Jugoslawien als so sozialistischen Abgleichsmoment aufzurufen, den gesamten Ostblock abzudecken, zumal über eine Dekade hinweg, in der ja unglaublich viel passiert ist. Insofern werde ich hier nur Anrisse liefern können oder vielleicht Türen zuweisen, durch die man denn gehen kann. Man hat ja heutzutage die Möglichkeiten, alle Fäden online mehr oder weniger dann aufzurollen für sich selbst und die Dinge zu erarbeiten. Und vieles von dem, was ich hier präsentieren werde, versuchen das multimedial zu gestalten, entstammt nämlich genau diesen zur Verfügung stehenden Quellen. Ansonsten habe ich eine persönliche Bindung an dieses Schicksalsjahr 68 und auch an Weimar und die 60er Jahre, weil genau in dieser Stadt haben sich meine Eltern getroffen, ich glaube 67, und irgendwie bin ich auch ein Kind der Konterrevolution. Mein Vater war Offiziersbewerber 1968 im Sommer und lag an der Grenze mit den einmarschbereiten NVA-Truppen, die dann ja nicht einmarschiert sind in die Tschechoslowakei. So weit wollte man dann doch nicht gehen. Ulbricht hat es heftigst gefordert. In meiner Vermutung bin ich also ein Erzeugnis des ersten Fronturlaubs. Geboren 1969, um jetzt mal die Daten hier mitzuliefern und gleich mal familiärische Schatullen zu öffnen. Und was habe ich hier vor? Ich werde wenig über 68 an sich reden. Das wird auf vielen Feldern gemacht. Man kann ja, ich glaube, ist das Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur, ist ja egal. Gibt es ja diverse Spezials auch zu den verschiedenen osteuropäischen Ländern, was so passiert ist. Kann man ja nachlesen, was Prager Frühling nur bedeutet hat und was dann der Prager Sommer dann so gebracht hat. Am 20. August, in der Nacht des 20. August zum 21. sind ja dann die Truppen des Warschauer Paktes einmarschiert und haben diese vielleicht letzte Möglichkeit eines Sozialismus mit menschlichen Antlitz, so man sie einräumen will überhaupt, im Sinne eines Progressierens vom Oktober 1917, verunmöglicht. Aber wie gesagt, da kann man immer mal nach Jugoslawien schauen und die Möglichkeitspotenziale, wenn auch zu Sonderbedingungen, abrufen, was sich auch gerade bei Punk sehr empfiehlt. Der Weg wird so sein, ich gehe erstmal durch die DDR, weil da auch die Quellenlage für mich natürlich am günstigsten ist, auch sprachlich. Ist jetzt nicht so, dass ich extrem multilingual unterwegs bin und sämtliche Sprachen dieser Länder spreche, also ich bin da auf deutsche und englische Quellen im Wesentlichen angewiesen. Und dann wären wir in logischer Konsequenz, bei dem Thema kommt man nicht umhin, und ihr werdet dann auch sehen, warum dann auch ästhetisch und infrastrukturell uns mit der Chesis eher beschäftigen, und dann schauen wir mal, wie weit wir die anderen noch schaffen. Ich warne schon mal, also das Limit für die Punk-Vorträge ist gerade bei 2,5 Stunden. Also ich tendiere hier zur Langstrecke, ich werde aber versuchen, das kurz zu halten. Wiewohl auch das für die 70er Jahre ja passen würde, die Zeit des Prog-Rock. Also vielleicht ist das ja ein endloses Gitarrensolo, das einfach nicht mehr aufhört. So. Lukas hat schon angedeutet, beziehungsweise die Art, wie das jetzt aufgebaut ist, liegt es natürlich nahe, 68 passiert ja nicht aus dem Nichts, sondern da gibt es also diverse Vorläufer, Jugendkulturen, die natürlich auch alle im Ostblock, partiell mit Verspätung und natürlich immer unter zuerst repressiven, dann partiell tolerierenden und dann irgendwann auch umarmenden Reaktionen des Staates, des Systems, welches Wort man da auch immer jetzt benutzen will, angekommen sind und sich dann irgendwann durchgesetzt haben, teilweise auch ästhetische Sondermomente geschaffen haben, also vielleicht in der Reihenfolge Jazz, Rock'n'Roll und dann Beat und aus Beat heraus dann die diversen Ausläufer, Prog-Rock, Psychedelic und was sich dann über die 70er Jahre hin noch so als prägend erweisen wird. Und die DDR, um jetzt gleich mal ins Thema hineinzustürzen, hat sich im Grunde genommen auch als diesbezüglicher Vorreiter insofern aufgestellt, als dass schon sehr früh sehr harsch auf Beat reagiert wurde, nachdem es erst so eine Art Öffnung gab, also Compilations gemacht hat. Es gab sogar Beatles-Platten in der DDR. Mein Großvater hat die Beatles-Platten meiner Mutter aus dem Fenster geworfen. Dann gab es aber das 11. Plenum des ZK, der SED, 1965, das sogenannte Kahlschlagsplenum, auf dem sich mit Kulturfragen auseinandergesetzt wurde. Eigentlich eine Notlösung, eigentlich sollte es um Ökonomie gehen, die war nämlich besonders schlecht aufgestellt. Man hat das Thema dann verlagert, aus Gründen, die jetzt nicht die Rolle spielen sollen. Und auf diesem Plenum wurde nicht nur eine fast gesamte Jahresproduktion der DEFA verboten, beziehungsweise die Filme wurden dann auch nicht mehr vollendet. Wolf Biermann kassierte dort endgültig ein Auftrittsverbot, also er war seit 1965 de facto kulturell illegal unterwegs und er wurde ganz strengstens auf Beat eingedroschen. Vielleicht kennt ihr auch diese Samples, die immer mal so rumgehen mit Ulbricht, der da so ein bisschen unbeholfener von dem Je-Je-Je spricht, dass man also endlich beenden sollte. Wer sich übrigens auf dem Plenum besonders hervorgetan hat, und das ist dann, wenn man in die weitere Entwicklung guckt, dann auch ganz interessant, ist eigentlich Honecker, der die ganze Sache so ein bisschen vorangepeitscht hat, auch versucht hat, Ulbricht da so ein bisschen in die Ecke zu drängen, eben als Vorreiter gegen diese ganzen Umtriebe, die hier zugelassen werden, unter anderem eben auch überproportional viel westliche Beatmusik bei DT64. Und Ulbricht versuchte da so ein bisschen unbeholfen auch Schritt zu halten. Und insofern war seit 1965 also die Beatmusik in der DDR ja de facto verboten. Also die Bands wurden für aufgelöst erklärt. Unter englischen Namen konnte man nicht mehr auftreten. Entsprechende Regeln wurden erlassen, wie man sich zu benehmen hat, wie man auszusehen hat und so weiter. Es gilt sowieso grundsätzlich für die sozialistischen Länder, alles musste durch ein Genehmigungsverfahren, wer sich in die Öffentlichkeit begeben wollte, musste eben vor diversen Gremien erscheinen, sich begutachten lassen. De facto alles war limitiert oder musste erst legitimiert werden. Und eigentlich in allen Ländern gab es dieses Prozedere der sogenannten Einstufung oder wie auch immer es dann genannt wurde. Also eine Spiellizenz musste erworben werden vor einer Kommission, das war auch in der DDR so. Die sogenannte Pappe. Es gab dann in verschiedenen Ländern auch noch Sonderregelungen, dass man eine Partnerorganisation hatte, eine lokale, staatliche, die ihn unter die Fittiche nahm und betreute. Das öffnete dann auch wieder Räume in der Cesisea zum Beispiel, wenn man sich dann also in der Provinz irgendwelche Organisationen suchte, die dann so Unterschlupf für diverse Bands gaben. Und es ging sogar so weit, das war in der DDR nicht so, dass in einigen Ländern man auch noch so eine Art Patenbetrieb haben musste, der einen noch mitbetreut. Das war unter anderem auch in Ungarn so. Die DDR sowieso vielleicht der langweiligste und stalinistisch strikteste Staat unter den Ostblockländern, wiewohl man jetzt mal Albanien und Rumänien als Sondermomente da nochmal an den Rand schieben könnte und sollte auch. War also da besonders strikt aufgestellt. In den anderen Ländern war das lange Zeit ein bisschen liberaler, besonders in Polen und Ungarn, die beide also auch kulturell vor allen Dingen so Sonderwege einschlugen, partiell auch ökonomisch ab Ende der 60er oder beginnend in den 70ern. Sowjetunion ist nochmal ein eigenes Thema, aber auch dort gab es Beatbands, also man versuchte sich zu öffnen, natürlich auch immer aufgrund gefühlten Drucks und weil man ja auch die Signale bekam, in den entsprechenden Überwachungsorganen, dass man ja den Kontakt zur Jugend verlieren würde und man hat dann immer versucht, ne, sich irgendwie anzupassen. So. Und um die kulturellen Auseinandersetzungen dieser Zeit auch mal so ein bisschen im Original wirken zu lassen, mal ein paar Zitate aus den Auseinandersetzungen, die eben um Beat herum geführt wurden, und zwar auch genau um die Zeit herum des sich dann andeutenden Prager Frühlings, der hat ja auch eine lange Vorgeschichte, auch gerade kulturell die neue Welle in der Jesus Air oder eben die berühmte Kafka-Tagung, was vielleicht so ein Durchbruchsmoment war für vorher als negativ, dekadent angesehene Kultur im weitesten Sinne. Ich zitiere jetzt mal Klaus Gysi, den Vater des bekannten Politikers, seit Januar 1966 Kulturminister der DDR, der Ende 1967 Folgendes von sich gab in Bezug auf Beat. Das Vordringen amerikanischer Kulturbarbarei hat gemeinsam mit der traditionellen und sich ständig steigernden Kulturfeindlichkeit des westdeutschen Imperialismus in einem ungeheuerlichen, hochorganisierten System der Manipulation mit geistigen, besser ungeistigen, und antikulturellen Mitteln einen Frontalangriff auf humanistisches Denken, auf Kultur und humanistische Tradition einen Höhepunkt erreicht, der Goebbels Versuche weit hinter sich lässt. Naja, da wurde mit dem großen Löffel ausgeholt. Diese Manipulation dient einem militanten Antikommunismus und zieht alle Register systematischer Verdummung und Verhetzung, missbraucht Gefühle, unterdrückt das Denken. Sie ist wesentlichster ideologischer Ausdruck der wachsenden Aggressivität des westdeutschen Imperialismus. Wir reden über Beat. Die Manipulation gegenstandloser Gefühle, auch ein schöner Begriff, rohe Brutalisierung, Lust am Exzess, unnennbares Grauen, aber auch die schöne Euphorie des Rauschzustandes ist ein Hauptmittel imperialistischer Manipulation. Musik ist eines ihrer Hauptinstrumente. So, das wurde noch 1967 verkündet und das ist also 2 Jahre nach dem Kahlschlagsplenum, als eigentlich Beat kaum passierte oder nur versteckt irgendwo in der Provinz, die eine große Rolle spielte, gerade in der DDR, also der Thüringer Raum im Übrigen, berühmt für die ganzen Landlokale, auf denen dann die entsprechenden Konzerte stattfanden, den berühmten Blues Konzerte auch in den 70er Jahren, wo dann das entsprechende Publikum durch die Republik hinströmte. So, weiter im Zitatreigen, jetzt Johannes Rech, Sekretär für Sport und Touristik, auf der 6. Tagung des Zentralrates der FDJ, und zwar dann schon auf 68 in Prag, reagierend im November 68, Zitat: Den Jugendlichen unter uns, die Auge und Ohr, den Sirenengesängen des Gegners leihen, werden in Zukunft noch besser helfen, zu erkennen, wer vom Teufel frisst. Kommt davon um. Wohin die Entpolitisierung der sozialistischen Kultur führt, wird deutlich an der Verblendung einiger tschechoslowakischer Jugendlicher. Bei ihnen ist die Drachensaat, das Vokabular ist wirklich wunderbar, die Drachensaat, die von der äußeren und der inneren Konterrevolution ausgestreut wurde, aufgegangen. Schließlich geht es längst nicht mehr um die Kultur, sondern um den Sozialismus, der abgeschafft werden sollte. Wir erklären hier, wir werden mit aller Entschiedenheit gegen die menschenfeindliche Unkultur des Imperialismus, gegen den Missbrauch der Gefühle und des Denkens der Jugend auftreten. Und weiter in Sachen Beat der gleiche. Solche Eine Tanzmusik und Tanzatmosphäre soll die Jugend sittlich und ästhetisch und schließlich politisch erniedrigen und verderben. Das ist Kulturbarbarei. Und hier gibt es bei uns keine Kompromisse. Diese Fragen können nicht tanzmusikalisch betrachtet, sondern müssen politisch entschieden werden. So, das vielleicht schon mal als Einstieg ins Thema. Aber der Beat rollte natürlich weiter. Und das hat man auch gemerkt, es gab diverse Untersuchungen bei der FDJ, Befragungen, was denn Jugendliche so hören würden, welche Radiosender eingeschaltet waren. Natürlich, die Radiowellen waren schlecht aufzuhalten, wo man natürlich teilweise auch versuchte, Radio zu stören. Interessanterweise hat sogar die DDR dann den deutschsprachigen Kanal von Radio Prag 1968 dann gestört, also sozusagen zwischen den Bruderländern den Sendekanal versucht zu abzuschneiden oder zumindest mit Störgeräuschen zu belegen. Und man merkt dann, also so geht es nicht weiter, so können wir die Sache nicht durchziehen. Und eine Diskussion fängt an, wie können wir vielleicht eine Form von vielleicht sozialistischer Popkultur, sozialistischem Beat schaffen? Und da ist ganz interessant das folgende Zitat von Heinz Ahrens, Sekretär für Unterhaltungs- und Tanzmusik beim VDK, Verband der Künstler, im Mai 68, also noch vor dem gerade gehörten Johannes Rech. Zitat: Niemand hat etwas gegen künstlerisch gut gestaltete Tanztitel unter Verwendung von Beat-Elementen. Ein bisschen wird die Tür aufgemacht. Wir haben aber entschieden etwas dagegen, wenn bei Beat-Veranstaltungen infolge übersteigerter Rhythmen und Lautstärken das normale Denkvermögen des Publikums beeinträchtigt wird und ekstatische Reaktionen und Ausschreitungen geradezu provoziert werden. Oder, wie beim Psychedelic-Pop, immerhin, informiert, das Zertrümmern von Autos, der Einrichtung und der Instrumente Bestandteile des Veranstaltungswesens sind. Wir haben bekanntlich auch etwas gegen die im Zusammenhang mit Beatmusik verbreiteten Lebensauffassungen des Gammlerwesens, ganz wichtiger Begriff, wurde hier auch schon diskutiert, in der Reihe, der Arbeitsbummelei und bestimmte überspitzte Äußerlichkeiten, die sich schädigend auf unsere Gesellschaft und besonders auf unsere Jugend auswirken. Dass sich geistloses Geschrei nicht mit unseren Lebensauffassungen verbinden lässt, bedarf wohl keiner Erläuterung. Ebenso wenig gefallen uns viele musikalisch sehr primitiv gestaltete Beat-Titel. Hingegen erheben wir keinerlei Einwände, wenn Elemente der Beatmusik in unserer Schlagerproduktion umfunktioniert und nutzbar gemacht werden. Gute Ansätze über die Verwendung von Beat-Elementen gibt es in Beispielen der Singebewegung, ganz wichtig für die DDR, und auch bei Thomas Naczynski und seiner Gruppe. Thomas Naczynski hatte eine Gruppe, die hieß Team 4. Und war so einer der ersten Wohlgelittenen, natürlich auch aufgrund der textlichen Neigung zum System und des Optimismus, der ausgestrahlt wurde. Aber selbst Team 4 durften sie ja nicht mehr heißen, weil Team war ja ein englischer Begriff. Er musste das dann erstmal ablegen eine Weile. So. Soweit vielleicht ein paar Zitate, die hier einen Einstieg schaffen. Und über die Zeit hinweg, und das vor allen Dingen in Vorbereitung, das ist ganz wichtig für die DDR, der 10. Weltfestspiele der Jugend 1973, fängt man an, Felder zuzuweisen, sich Gedanken zu machen, welche Formen akzeptabel sind. Sich wirklich Gedanken darüber zu machen, inwieweit das Ganze also einzugliedern ist in die Sache. Und wie retro das dann teilweise trotzdem noch rüberkam, also wir reden jetzt über die frühen 70er bereits, Woodstock ist schon ein paar Jahre her. Ich denke mal, ihr könnt ungefähr aufrufen, welche Bilder Woodstock und so weiter produziert hat. Jetzt vielleicht mal als erstes ein kleines Video. Es ist ja, wie ihr seht, also kein extrem vorbereiteter PowerPoint-Vortrag, sondern eher so eine Freiform-Audio-Video-Radio-Show. Und insofern auch in jegliche Richtung zu lenken, so ihr Kommentare habt, Anmerkungen, Ad-hoc-Kritik oder Wünsche, wohin ich abwägen soll, dann werft das ruhig ein. Ich bin hier gar nicht so streng an einen Leitfaden gebunden. Jetzt aber erstmal Scirocco mit einem Hit des Jahres 1972 und das sozusagen als eines der Beispiele, wie man also versucht hat, auch thematisch, das werdet ihr gleich hören, die Sache zugänglich zu gestalten. Ich hab dich lieb, dies Wort erklärt genug. Du bist sehr schön und außerdem noch klug. Und mir gefällt viel mehr als nur dein Haar. Ich hab dich lieb seit einem ganzen Jahr. Meine Tanten sagen, lass doch dieses Mädchen, lass doch dieses Mädchen. Sie hat zu lange Haare, hat zu lange Haare. Ihr Rock ist auch so kurz. Und mir gefällt, dass du ganz ernst sein kannst und lachen auch und wie du mit mir tanzt. Seit es dich gibt, musikalisch viel mehr verstehen und brauche dich. Ich lass dich nicht mehr gehen. Hey! Geh nicht mit diesem Jungen, nicht mit diesem Jungen. Sagen ihre Tanten, er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband und außerdem noch laut. Er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband und außerdem noch laut. Ich hab gehört, dass man die Tanten ehrt und dass man auch auf ihre Meinung hört. Und tun wir's nicht, dann sind sie selber schuld. Denn einmal reißt bei jedem die Geduld. Hey! Ich bleib bei meinem Mädchen, bleib bei meinem Mädchen. Wir gehören zusammen, wir gehören zusammen. Was wissen unsere Tanten, wissen unsere Tanten? Denn schon von dir und mir. Sie bleiben also zusammen. Wer auch immer diese Tanten sind, die dort einflüstern, eine Widerstandsleistung sozusagen wird angedeutet. Wiewohl die Haare sehr züchtig. Also wie gesagt, 1972, man hätte es vielleicht eher, keine Ahnung, 1966 datiert. Aber eine schöne Orgel, um das jetzt nochmal zu betonen. Ja, die Zeit schreitet voran. In der DDR hinkt man hinterher und das bemerkt man natürlich auch, aber die modischen Wellen schwappen natürlich auch über die Mauer oder durch den eisernen Vorhang. Und insofern bildet sich auch sowas wie eine DDR-Hippie-Kultur heraus. Und Peter Gläser, Musiker bei Renft, und das muss immer noch dazugefügt werden, auch vorher bei den berühmten Butlers, der Leipziger Beatband, die natürlich 1965 verboten wurde und deren Verbot dann ja den sogenannten Beat-Aufstand ausgelöst hat. Könnt ihr alles mal nachschlagen, also quasi eine Demonstration gegen das Niederschlagen der Beat-Bewegung, die dann natürlich strikt vom System behandelt wurde und die entsprechend dort versammelten wurden, eingesammelt und teilweise mit Arbeitslager belegt und so weiter und so fort. Also Peter Gläser, der dann nach dem Butlers bei Renf spielte, erinnert sich an das Ankommen von Love, Peace and Happiness oder vom Geist von Woodstock wie folgt, Zitat. Um 68 schwappt die Hippie-Welle auf die DDR über, schlug die Revolutionierung von Lebensweise durch. Es brach eine richtige Sehnsucht nach Freiheit und Freizügigkeit auf. Dinge wie Gruppensex wurden ausprobiert, Toleranz im Miteinander umgehen geübt. Ich habe damals beim Tanz selten Schlägereien erlebt. Die Leute haben sich gut vertragen, sie wollten sich leiden können. Wollten sich lieben, das war halt in. Es war eine sehr emotionale, aber auch total verrückte Zeit. Überhaupt die heißeste Zeit, die ich je miterlebt habe. Völlig ausgeflippt und exzessiv. Leute haben sich auf dem Saal die Klamotten vom Leibe gerissen, haben wie wild gesoffen. Und jetzt, das ist ein Interview, das im Übrigen Michael Rauhut geführt hat für dieses Empfehlenswerte Buch, erschienen bei Basisdruck, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972. Also er entblößt seinen rechten Knöchel und zeigt eine Narbe. Hier hat mich ein Mädel gebissen, als ich mit meiner Gitarre gerade am Bühnenrand gestanden habe. Die war in totaler Ekstase, nicht mehr zu bremsen. Ja, also auch das war in der DDR möglich. Und das wird natürlich staatlicherseits registriert. Und da gibt es dann unter anderem Protokolle, die Folgendes erfassen. Im Jahr 1970, Zitat wieder: In Auswirkungen der westlichen Sexwelle erscheinen im Kreis Kulturhaus Freiberg Mädchen zum Teil ohne Schlüpfer. Als äußeres Erkennungszeichen tragen sie auf dem Handrücken die Kennzeichnung OH. Weiter, Leipzig. Es gibt Feststellungen, dass Überdosen von Schlafmitteln als Ersatz für Haschischrausch benutzt werden. Weiter, in Bitterfeld versucht eine Gruppe Jugendlicher an Rauschgift heranzukommen. Naja, also in Bitterfeld war die Luft eh schon vergiftet genug, aber natürlich gab es auch Drogen, weil es gab natürlich Medikamente und das war eigentlich neben Alkohol, der nicht totzukriegenden Droge, die sich durch die Zeit zieht, etwas, was natürlich herangezogen wurde. Speed zum Beispiel war in Verkörperung von Diätpillen bis, ich glaube, etwa 73, 74 sogar legal in der Apotheke zu erwerben. Und wer dann Bescheid wusste, war dann halt unterwegs. Man hat also auch sonst allerlei ausprobiert. Wer das Glück hat, dieses Buch zu besitzen, das ich 2010 hier vorgestellt habe, Spannung, Leistung, Widerstand, da gibt es ein Interview mit einem Musiker namens Frank Tröger oder Trötsch genannt, der listet dort also ganz genau auf, was man alles so genommen hat, welche Hustensäfte und was da alles so drin war, Codeine und so weiter. Also wer mit Pharmazeuten bekannt war, konnte sich auch in der DDR und im Ostblock allgemein berauschen. Vielleicht kleiner Exkurs, es gab dann natürlich auch noch andere Entwicklungen. In der Sowjetunion zum Beispiel, das ja an die ja, klassischen Produktionsstätten für Drogen grenzte, also Afghanistan und die angliedernden Länder, Afghanistan besonders natürlich nach dem Einmarsch 1979, dann sozusagen direkt zugänglich. In der Sowjetunion gab es zum Beispiel auch eine wirklich ausgeprägte Heroinkultur, und, also wo auch gespritzt wurde und so weiter. Und natürlich wuchs da auch, kann man ja bei Altmatov auch nachlesen, in den südlichen Republiken zum Beispiel Marihuana aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen. In Ungarn übrigens auch, gab es große Nutzhanffelder. Und wenn man Glück hatte, kann man hier im Punkbuch auch nachlesen, waren das eben auch mal welche, die eher weibliche Blüten hatten und dann war eben die Rauschwirkung auch gegeben. Man muss dann halt probieren. So. Oder entsprechende riesige Mengen zu sich nehmen, weil die männlichen Pflanzen, Marihuana ja leider nicht so viel THC, beinhalten. Also man konnte sich also auch diesbezüglich auf den Weg schicken. LSD war etwas, was weniger zugänglich war, wiewohl in Polen, dass ja auch eine starke polnische Community in westlichen Ländern gab, man also dort auch Wege hatte, sich diese Sachen zu organisieren. LSD kann man ja besonders gut verschicken, weil es eigentlich nur auf Papier ist und das konnte man dann irgendwie in Briefen oder so zugänglich machen, weil die Behörden ja oftmals auch gar nicht wussten, womit sie da hantierten. Und Polen, vielleicht nochmal ein Sondermoment, hatte bis Anfang der 90er eine Gesetzeslücke, Marihuana war dort nicht illegal. Das hat man dann aber leider sehr schnell aufgehoben, Anfang der 90er. So, in der DDR ist es dann auch so, dass nicht nur sowas wie Scirocco dann in den Hitparaden auftaucht, von DT64 gesendet wird. Der Rundfunk allgemein ist eine wichtige Quelle, produziert dann auch sehr viele Titel. Amiga fängt an, sich zu öffnen, macht Compilations mit den ersten Rockbands, sondern auch in der Literatur. Erwähnt werden muss auf jeden Fall die Leiden des jungen W. von Plenzdorf. Kommt also die neue Jugendkultur auf und wird diskutiert. Und Plenzdorf ist es dann auch, der das Drehbuch für einen in dem Zusammenhang doch recht wichtigen Film schreibt, nämlich Paul und Paula von Heiner Karo, ebenfalls 1973 angelaufen. Also 73 erscheint Leiden des jungen W. Als Buch, 72 als Theaterstück. Und machen wir mal weiter in Sachen Multimedia. Jetzt kommen die berühmten Pudis, nämlich eben mit einem der Songs aus dem Film. Zum Beispiel. Bist du jetzt gleich? Und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Mensch, wir fahren ja. Ist doch schön. Wir fahren. Das habe ich mir immer gewünscht. Mit dem Bett unterwegs. Und lass deinen Drachen steigen. Sohn habe ich auch. Lebst ja nicht vom Moos allein. Ja, wir müssen umkehren, Paula. Wer noch nicht gesehen hat, also gerade in dem Kontext, sollte sich mal angucken. Also soweit konnte man also in, kann man jetzt ja sagen, Mainstream im DDR-Kino damals gehen. Zwei Figuren, die ihr Leben leben wollen und ihre Liebe leben wollen. Und naja, mit den Pudis im Soundtrack, die also damit dann endgültig ihren Durchbruch erleben. Die Pudis sind eine ganz interessante Formation, deren Mitglieder teilweise auch in Beatbands gespielt haben, die dann verboten wurden. Dieter Birr, genannt Maschine, spielte sogar in einer Band mit Achim Menzel. Achim Menzel war der Frontmann der Band. Das hätte ich wirklich gerne mal gesehen. Und die Pudis waren eine der beliebtesten Tanzbands, die also bei den ganzen Tanzveranstaltungen ja vor allen Dingen dafür da waren, die Hits der Zeit nachzuspielen. Das war das, was die Bands eigentlich im Wesentlichen gemacht haben. Eigene Titel, das war etwas, was im Grunde genommen erst mit dieser Phase der Öffnung überhaupt aufkommt. Eigene Titel natürlich auf Deutsch, weil etwas anderes war zu den Bedingungen nicht möglich. Ja? Und daraus entsteht dann halt dieser berühmt oder eher berüchtigte, liedhafte DDR-Rock. Und die Pudis wurden in eine der ersten Sendungen gewotet in der DDR-Beatmusik und im Grunde deutschsprachige Rockmusik überhaupt im Fernsehen aufgetaucht ist. Also noch bevor im Westen deutschsprachige Rockmusik im Fernsehen auftauchte, waren schon die Pudis im DDR-Fernsehen. Die Pudis schaffen es übrigens 1977 auch ins Westfernsehen. Wir sind also dann Teil des DDR-Rock-Export, den es dann ja auch gab auf verschiedensten Ebenen. Peter Maffay, Kavat Karat oder ähnliche Dinge. Ich kann, wie ihr schon merkt, hier nicht auf alle Details eingehen und es ist eh ein Bombardement, aber anders geht's nicht. So. Und wir kommen nochmal zurück zu der Band Renft, die aufgrund verschiedener Tatsachen und Fakten besonders wichtig ist, nicht nur, weil sie eben aus den Butlers hervorgegangen sind, sondern weil sie vielleicht auch eine der originellsten Rockbands der frühen 70er waren, auch eher vergleichsweise erdig. In der DDR war es natürlich dann sehr schnell en vogue, was sich ja auch international durchsetzte, möglichst kunsthaft zu spielen. Artrock ist da, oder eben Prockrock ist ja so ein Stichwort. Das hat natürlich eine Bandbreite, aber dieses Diktum, das in der Luft lag und das ja, sagen wir mal, Rock'n'Roll weltweit in gewisser Weise dann getötet hat, mit dieser Gegenbewegung Punk, zumindest, wenn man den Klischees jetzt mal folgen will, kann man auch anders darstellen, aber dieses Kunsthafte, die Meisterschaft, quasi schon diese rockakademische Attitüde, klassische Stücke als Rockstücke nachzuspielen oder so. Das war etwas, was in der DDR sehr schnell gelitten war, weil man eben dann die Hochwertigkeit betonen konnte, wenn man auch noch so tolle lyrische Texte hatte, hatte man jetzt auch noch ganz grandiose Instrumentalisten, dass die ganze Sache also den Drive, die Energie aus der Geschichte zog, das fiel dann zumindest den Funktionären nicht auf dem Publikum sehr wohl. Und bei den Pudis ist das ein sehr schönes Beispiel. Zuvor eben eine energetische Band, klar, und so frühen Hardrock und solche Dinge alle transportierend. Und da wird es also immer blutleerer über die Zeit hinweg. Und das kann man eigentlich bei fast allen Bands betrachten. Bei Renft war es nicht ganz so, wiewohl auch Renft sehr viele Kompromisse eingegangen sind, ihre Texte verändert haben. Offiziell gab es ja keine Zensur, aber natürlich ein Lektorat. Und ihre Texte, also bei Renft haben zwei Platten gemacht, Anfang der 70er Jahre. Und auf der zweiten LP sind wohl sämtliche Texte verändert worden. Renft haben auch wie viele andere Bands dann extra Songs gemacht für die Weltfestspiele der Jugend 1973 in Berlin, also dieses große internationale Treffen mit fast hunderttausenden FDJlern, aber eben auch Jugendlichen aus der ganzen Welt, Studenten und Jugendlichen aus den ganzen nationalen Befreiungsbewegungen, die der Ostblock ja versucht hat, für sich zu vereinnahmen, aus allen möglichen sozialistischen Bewegungen weltweit, darunter auch viele aus Westdeutschland oder Westberlin, unter anderem der gerade erst gegründete SDAJ, auch relativ prominent, der wurde auch durch die FDJ unterstützt, by the way, also die Jugendorganisation der DKP, der Kommunistischen Partei. Und da haben sehr viele Bands also Songs extra für diese Weltfestspiele gemacht, politische Songs, auch reagierend unter anderem natürlich auf den Putsch in Chile und was sonst noch so in der Welt passierte. Der Vietnamkrieg natürlich ganz wichtig als Thema. Und auch Renf waren dabei, Ketten werden knapp, war einer ihrer wichtigen Titel in dem Zusammenhang. Und Christian Kunert, ein anderes wichtiges Bandmitglied, sagt dazu zugespitzt, Zitat, korrumpierbar wurden wir erst, als unsere Musik offiziell anerkannt wurde. Der große Handel begann. Und plötzlich waren auch Mittelwege gangbar. Das war 1971. Erste Erkenntnis, Rock ist nicht ausmerzbar. Zweite Erkenntnis, alle Bemühungen, eine Alternative zu basteln, sind fehlgeschlagen. Dritte Erkenntnis, Rock ist benutzbar und von nun an soll er den eigenen Karren ziehen. Eine verdammt kluge Entscheidung, wie sich leider erwies. Ja, Renft haben eine Weile auch vor diesem Karren gezogen, aber kamen dabei eben auch ins Stolpern, beziehungsweise versuchten einen eigenen Weg und versuchten eben an der Realität zu bleiben und unter anderem auch mit dem Song hier, der höchstwahrscheinlich eben auch dafür gesorgt hat, dass die Geschichte von Renft dann leider bald vorbei war. Nun ja, habt ihr mitgekriegt, also es geht um Republikflucht. Und das war dann zu viel. Was man sich so vorstellte, war ja, ich zitiere jetzt mal den jungen Funktionär Hartmut König mit einer Liste relevanter Themen. Zitat: Systemvorzüge des Sozialismus, dargestellt an DDR-konkreten Gegenständen und Haltungen. Historische Perspektive des Sozialismus. Die sozialistische Herausforderung, das Schöpfertum im Sozialismus. Bewusste Wahrnehmung der Eigentümerfunktion durch die Werktätigen. Charakter der Liebe im Sozialismus, Gleichberechtigung und systemstörende Elemente in der sozialistischen Wirklichkeit und ihre Negation. So, das war aber jetzt reine Negation und daraufhin folgte das. Ich habe eine Frage. Wofür hat Renf denn dieses Lied produziert? Also ich meine, auf die Platte kam es nicht. Für die nicht veröffentlichte dritte Platte dann. Die haben diese Songs komponiert, schon aufgenommen. Das ist natürlich die Frage, inwieweit da Spielräume waren, also inwieweit man in die Studios vorher kam, die Sachen schon zu Ende produziert hat und dann eben entsprechend irgendwann die Organe einschreiten, weil sie dann eben die Texte endlich lesen können. Und genau das ist bei Renf der Fall. Ich weiß jetzt nicht im Detail, ob das jetzt beim Rundfunk produziert wurde zum Beispiel, um dann auf Platte übernommen zu werden, was eine gängige Methode in der DDR war. Also es waren zwei unterschiedliche Produktionsstränge. Radio, und zwar auch die verschiedenen Radios, da kommen wir dann auch gleich noch drauf, dann auch die verschiedenen Länder unter anderem betreut haben, diesem Aufgreifen der sozialistischen Importe, die auch noch umgeformt werden mussten für den einheimischen Markt. Bin ich jetzt überfragt, wenn es nicht der Renft-Experte. Auf jeden Fall passiert dann das. Ich hoffe, man kann es gut verstehen. Das ist nämlich dann das Vorspiel, das offizielle von diesem Material. Sind, dass dieses Vorspiel heute stattfindet, und zwar aus folgenden Gründen. Die Texte, die Sie mir übergeben haben, haben mit der sozialistischen Wirklichkeit. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir heute das Vorspiel uns nicht anhören, und zwar aus folgenden Gründen. Weil die Texte mit unserer sozialistischen Wirklichkeit nicht das Gericht zu tun haben. Weil in den Texten darüber hinaus die Arbeiterklasse verletzt wird und die Staats- und Schutzorgane diffamiert werden. Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewählt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was Sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe Renf als nicht mehr existent anzusehen ist, diesen Texten, die Sie uns hier vorgelegt haben. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Die Kommission hat beraten und ist zu dieser Entscheidung gekommen. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie für uns aufgrund dieser Tatsache nicht mehr existieren. Ja, also soweit. Man konnte also die Wirklichkeit sehr gut definieren. Und einer Band eben auch sagen, dass sie einfach nicht mehr existiert. So. Infolgedessen wandern also ein paar wichtige Mitglieder in den Westen aus und andere ja, sinken quasi in den Untergrund. Schon der erwähnte Peter Gläser dann unter anderem kann lange nicht auftreten, aber tauchen dann teilweise doch wieder auf, unter anderem in der Band Karussell. Und Peter Gläser, genannt Cäsar, dann interessanterweise auch als Unterstützer der Anarcho Punkband Lattentat aus Leipzig, bei der sein Sohn, sein 13-jähriger Sohn, Schlagzeug gespielt hat. Und was da auch noch angefügt werden muss, weil es einfach auch immer dazugehört, Peter Gläser war also Langzeit auch IM und hat die Dinge berichtet, unter anderem auch über das, was da so sein Sohn treibt mit dieser illegalen Punkband. Also ein Wermutstropfen, der natürlich immer mitschwimmt, wenn man über nicht nur DDR-Subkultur redet, sondern Auch in den anderen Ländern gab es ähnliche Beispiele an prominenter Stelle. So, und jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel zur DDR, sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Aber was ein interessanter Fakt ist, ist, dass in dieser Anfangszeit, in dieser Phase der Öffnung, man natürlich feststellt, wir haben gar nicht genug Material. Wir hatten ja diese Zahlen, der Westen produziert jede Woche so und so viele Tanztitel, da wechselt das permanent, wir müssen immer dasselbe spielen, wir müssen die Produktion anheizen. Und das schafft man natürlich nicht so schnell, weil man ja erstmal Bands finden muss, die diese ganzen Regeln auch überhaupt befolgen, die entsprechend aussehen, die bereit sind, deutsche Texte zu machen oder sogar eben Texte von anderen zu singen. Das war auch eine gängige Methode. Man hatte Texter, Kurt Demmler, Wolfgang Tilgner, wie sie alle hießen, die für die DDR-Bands dann also Texte entsprechend geschrieben haben. Teilweise auch anerkannte Staatsdichter, Gisela Steineckert und so weiter. Und da kam man auf die naheliegende Idee, wir gucken doch mal, was die Bruderländer so bieten. Das hatten wir vorher schon gehabt. Es gab die Big Beat Sampler vor dem erwähnten 11. Plenum, wo also tschechische Bands zum Beispiel drauf waren. Es gab so eine Compilation mit rumänischen Gitarrenbands. Also hat man geschaut, was passiert so. Und da passierte so einiges, wie ich jetzt versuchen werde, noch aufzuzeigen. Und dann hat man sich aber, was ja auch in Westdeutschland eine gängige Methode war, gedacht, das funktioniert natürlich nicht originalsprachlich. Wir lassen die jetzt auf Deutsch singen. Und hat dann also die Bands eingeladen zur Produktion und die Texte übersetzt. Und die haben die dann in teilweise grauenhaften, lautmalerischen Versuchen, also auf Deutsch dargeboten. So ähnlich halt wie die Beatles zum Beispiel, die ja auch Titel auf Deutsch gesungen haben. Oder Elvis oder so. Und da gab es eine ganze Menge von wichtigen Bands, die dort importiert wurden. Das war jetzt mal hier, gibt sogar die Zahlen, die ich ja mal präsentieren darf. Aber erstmal vielleicht ein Zitat von Luise Mürsch, die bei, ich glaube, Stimme der DDR für die Produktion verantwortlich war. Zitat: Die eigenen Gruppen der DDR mussten vielfach erst eigene Titel entwickeln, als wir an sie herantraten, und wir wollten natürlich zum selben Zeitpunkt schon mit Sendungen beginnen, mit unserer täglichen Musik für junge Leute. Und so haben wir uns natürlich auf das fertige vorliegende Repertoire der ausländischen Gruppen gestürzt, insbesondere der Polen, haben deutsche Texte nachmachen lassen und haben so eine wichtige Lücke in unserem Programmbedarf geschlossen. Und nochmal jemand, der dort verantwortlich war im Radio, Peter Czerny, der das folgende Schöne definiert: Letzten Endes ist das, was an Gutem in sozialistischen Ländern entsteht, Fleisch von unserem Fleisch, Blut von unserem Blut. Und also Blut- und Beat-Politik vielleicht. Und ich habe jetzt leider bei der Auswahl die Beispiele diesbezüglich gar nicht mehr mit herangezogen. Also Omega ist eine der vielleicht wichtigsten Bands diesbezüglich, die eben auch auf Deutsch gesungen haben, aber dieses Deutsch sogar im Westen auch verkauft haben. Omega haben goldene Schallplatten in Westdeutschland gemacht, hat noch einen CBS-Vertrag. Dann gab es andere wichtige Figuren, Czesław Niem zum Beispiel aus Polen, ganz wichtige, prägende Gestalt, der unter anderem mit SBB unterwegs war, die so eine Art, ja, heißt eigentlich schlesische Bluesband im Übrigen, die ja so eine Mischung aus Blues, Rock und dann eben über Zeit hinweg dann so Art-Rock gemacht haben. Und ganz stark, und das spielt dann eine große Rolle, auch so, man könnte sagen, so nationale Elemente, Folk-Elemente, so ein eigenes Idiom dort mit aufgenommen haben in der Melodik, Zitate so aus Volkskulturen. Und dann kommt natürlich die Sprache dazu. Czesław Niem hat nicht auf Deutsch gesungen, da war er sich zu fein für. Da hat man natürlich auch eine ganz andere Singmelodie dabei, die natürlich, wenn die dann gezwungen wurden, auf Deutsch zu singen, schon wieder extrem gebrochen wurde. Im Schlagerbereich, weiß nicht, wer jetzt alt genug ist, diese Figuren allzu gerne, also Karel Gott sollte man natürlich kennen, der es ja hingekriegt hat, da auf alten Hochzeiten zu singen, aber wenn man schon mal Gott ist, der ist ja sogar bei der Eurovision für Österreich angetreten, als Tscheche, das muss man erstmal bringen. Und der Karel Gott ist ein sehr, was, jetzt nicht so viel zu Karel Gott vielleicht, aber jemand wie Jiří Korn zum Beispiel, beliebter Gast beim Kessel Buntes, der wiederum musste dann aufgrund der Gegebenheiten in der CSSR seine Rock'n'Roll-Karriere bei den Rebels, wie seine Band hieß, aufgeben und wurde dann halt Schlagersänger. Und das war so ein Phänomen. Und bis etwa 73, 74 gibt es diese ganzen Compilations, wo dann ungarische, polnische und weniger aus den anderen, die beiden Länder waren so die Hauptquellen, Bands aufgenommen worden. Es gab auch noch sowjetische Bands, aber das funktionierte nicht so gut. Das war dann doch etwas unbeholfen. Und das ist vielleicht jetzt auch schon der Ausgangspunkt, um jetzt endlich in diese anderen Länder vorzudringen, die DDR zu verlassen und über jene Grenze zu gehen, über die mein Vater dann nicht geschickt wurde, nämlich in die CSSR, die jetzt ja schon mal kurz angetippt wurde. Eben jenes Land, in das brachial im August 68 von diversen Staaten des Warschauer Paktes einmarschiert wurde, nicht von allen, das muss man diesbezüglich auch immer noch mal sagen. Also Rumänien hat sich verweigert und dann Ceausescu ging dann seinen Sonderweg, der hat sich dann eher von China und Nordkorea inspirieren lassen. Also Mao, der auch im Westen wirkungsmächtig war, wurde auch im Osten rezipiert. Es gab übrigens auch in der, die es ja auch wirklich gab, linken Opposition durch den Ostblock hinweg, gerade auch in der Jugendkultur, wirklich auch so eine maoistische Ausprägung. Es gab unter anderem so maoistische Folkrock-Bands in Ungarn, was ich doch sehr interessant finde. Und in der CSSR, mal ganz kurz, gab es auch eine sehr große Beatwelle und die hält auch in ihrer auch stilistischen Progression nach dem August 68 an. Denn diese sogenannte Normalisierung, das war der Euphemismus für den stalinistischen Rückbau der Freiheiten in der CSSR, die Normalisierung greift erst Schritt für Schritt und in der Rockmusik eigentlich erst so ab 70, 71. Bis dahin konnten sich die Dinge weiterentwickeln. Kurz nach dem Einmarsch der Paktstaaten spielen sogar westliche Beat- und Rockbands in Prag und es finden Psychedelic-Events statt. Ganz wichtige Band wäre diesbezüglich die Primitives Group. Es gibt Bands, die so direkt aus der Fluxusbewegung herauskommen und sehr agil sind, zu nennen wären da Aktual um den Künstler Milan Knijak, die auch eine sehr gewitzte und dann natürlich vom System in der fortschreitenden Beobachtung keineswegs gelittene, wiewohl schwer zu verdauende Form der, man könnte sagen, vielleicht Überaffirmation praktiziert haben. Das heißt, das waren halt ja radikale Hippies, Langhaar-Typen, die dann aber unter Plakaten auftraten, auch ein Kommunist kann lange Haare tragen. Und Songs intonierten wie I Love You and Lenin oder ähnliche Geschichten. Und eigentlich kein Wort der Kritik beinhalteten, sondern eigentlich alles affirmativ herausbrachten mit wundervollem Dilettantismus. Und da können wir vielleicht mal kurz reinhören. Das radikalisiert sich dann über die Zeit, als dann klar wird, welche Gegebenheiten hier vom System aufgerufen werden. Und zwar, wenn wir hier schon mal, es geht natürlich auch um Produkte, wir sind ja im Kapitalismus, auch im Pop-Kapitalismus. Hier gibt es eine Compilation, die ist ganz aktuell, das ist eine Art Audiokatalog. Es gibt in Berlin eine sehr empfehlenswerte Ausstellung, Notes from the Underground, wo so zwischen Popkultur und Kunst im Ostblock und Jugoslawien zwischen eben 68 und 1994 Dinge vorgestellt werden. Und ich habe mit den beiden Kuratoren, hat hier eine Auswahl eben von Sounds getroffen aus der Zeit und da finden sich eben auch ein paar wunderbare tschechische Beispiele aus der Zeit, unter anderem auch dieses Stück von Aktual, mit dem sie im Grunde genommen auch schon programmatisch agil werden. Jetzt hoffe ich mal, das funktioniert. Attentat nach Kultur. Ein Attentat auf die Kultur. Oh, Soweit aktual, ich glaube live 1971, und das, worauf sie sich bezogen haben, auch soundästhetisch, ist natürlich der amerikanische Underground, und das eben mit Bands wie den Fax zum Beispiel aus New York, also auf diesem offensiven Dilettantismus, man könnte vielleicht auch sagen, na, vielleicht so eine Proto-Punk-Attitüde. Aber eben auch Velvet Underground und ähnliche Bands, die man im Übrigen natürlich auch nachgespielt hat, weniger aktual, aber andere Bands aus dem Umfeld. Und zum Umfeld gehört eine Band, um die es jetzt ein bisschen länger gehen wird, nämlich die Plastic People of the Universe, Psychedelic Band of Prague. So, die Plastic People of the Universe sind im Grunde genommen aus der sogenannten Primitives Group heraus entstanden. Das war so die erste Band, die in Prag angefangen hat, so psychedelische Spektakel zu machen, also Licht und Feuerwerk und theatralische Elemente, alles, was so die Sinne in jeglicher Art betören und aufregen konnte, wurde da abgerufen. Ich weiß nicht, ob sie auch olfaktorisch gearbeitet haben, aber ansonsten war da alles Mögliche am Start, Kostüme natürlich, und die kamen so aus dieser, klar, Bohemen, Hipster, wie auch immer man das jetzt benennen will, Hippie-Szene von Prag, und haben diese frischen Vibes des Westens, also zu eigenen Bedingungen umbauen wollen, Und sind damit bis Anfang der 70er im Grunde genommen noch auf dem legalen Weg. Und dann kommen die von mir vorhin schon mal kurz angeschnittenen Bedingungen, die jetzt also aufgerufen werden. Keine langen Haare, keine englischen Namen, keine englischen Titel oder Texte. Und sowieso habituell eben ein Anpassungsverhalten oder eben ein Normalisierungsverhalten. Und dem wollte die Band sich nicht unterwerfen. Und sie kriegen ganz kurz eine offizielle Spielgenehmigung, die wird ihnen aber nach 4 Wochen gleich wieder weggenommen. Und damit sind sie da, wo sich dann auch die ganze Zeit aufhalten werden, nämlich im Untergrund, also im Underground, und nehmen halt dieses Wort auf. Aber Untergrund trifft es vielleicht sogar noch viel eher, weil sie sich auch bezogen haben auf Untergrundbewegungen, wie sie sich über die Jahre hinweg in der Chasis Air auch schon tradiert hatten, also in den Spät-40er Jahren, so die Spät-Surrealisten, die sich gegen den Stalinismus im Grunde genommen im Untergrund bewegt haben, und das zieht sich so über die Jahre hinweg, und sie arbeiten auch mit entsprechenden Figuren zusammen, wie zum Beispiel dem Dichter Egon Bondi, von dem sie dann Texte übernehmen werden, der übrigens auch, um jetzt nochmal so eine bittere Fußnote hineinzuwerfen, über Jahre hinweg Informant der tschechoslowakischen Staatssicherheit war und eben wirklich eine der Figuren überhaupt dieser ganzen Szenerie. Und neben Egon Bondi, ganz wirkungsmächtig, der musste auf jeden Fall benannt werden, war ein Kunsthistoriker, ein Theoretiker namens Ivan Martin Jiros. Und Ivan Martin Jiros, der auch noch Dichter war, hat im Grunde genommen so die Theorie dieses tschechischen, vor allem Prager Undergrounds entworfen und im Grunde genommen so die Gegenregeln aufgestellt. Also du schneidest dir nicht die Haare und es ist besser, keine Musik zu spielen, als zu ihren Bedingungen zu spielen. Also im Grunde genommen eine sehr strikte und auch vielleicht von so einem fast schon religiösen Impetus durchzogene radikale Haltung der Opposition. Und dafür wurde man natürlich bestraft. Das ließ der Staat nicht mit sich machen, so, um das mal ganz kurz zu fassen. Und die Band und ihr Umfeld, es folgen dann bald auch andere Bands, die sich eben auch als Untergrund oder Underground verstehen. Umlach Morta ist vielleicht eine, die noch zu nennen ist. Aktual sind dann in diesem Zusammenhang unterwegs. Es gibt diverse Liedermacher. Und ab 1973 auch die sehr interessante Band DG307 um den Dichter Pavisajček. Die weicht dann eben auf die Provinz aus, wie vorhin schon mal angedeutet, in Thüringen, dann die Bluesbands und so weiter. Und treten dann also in irgendwelchen Landgaststätten auf, wo dann die ganzen Langhaarigen aus Prag alle hinterherfahren. Und die entsprechenden Beobachtungsorgane dann eben natürlich auch auf der Suche nach den Events, die dann teilweise immer ausgehoben werden und so weiter. Und verhindert, bis hin zum Niederbrennen von Gebäuden, wo des Öfteren eben Festivals oder Partys einfach nur stattfanden. Und ein Weg, das ist wirklich ein Sonderweg, um überhaupt noch auftreten zu können, waren arrangierte Hochzeiten. Das heißt, sie haben in der Szene offiziell ganz normale Hochzeiten arrangiert, der heiratet jetzt die. Und dann haben die Bands als Hochzeitsbands gespielt. Das konnte man denen nicht untersagen. So. Da galten Sonderbedingungen. So. Und das hat man eben auch ein paar Mal gemacht. Und Back to Multimedia im Psychedelischen. Wir schauen uns jetzt mal einen Auftritt von DG307 an. Da haben Mitglieder der Plastic People mitgespielt. Und es ist fast so eine Art, so Proto-Industrial von der ganzen Materialästhetik. Da wird auf Blechen rumgehämmert und irgendwelche Werkzeuge gegeneinander gehauen, aber seht mal selbst. Yeah. steht. Skutečnost je pochým klamem. Musíme se všemu smát. Co se ještě může stát? Thank you. Live 1974, wie ihr da auch lesen könnt. Und ja, das hat man eine Weile so betrieben, wurde natürlich immer mal wieder eingesammelt von der Polizei und so weiter und so fort. Und das spitzt sich dann zu, und zwar im Jahr 1976, Anfang des Jahres, gibt es nochmal ein großes Festival, arrangierte Hochzeit, Ivo Martin Heroes heiratet, ganz viele Bands treten noch auf. Und im März 76 werden Mitglieder der Plastic People, Mitglieder von DG307 und noch verschiedene andere der Szene inhaftiert. Und es kommt zu einem größeren Prozess, auch in dem Sinne, dass es also medial aufgezogen wird, dass man jetzt also Schluss macht mit diesem dekadenten, nihilistisch, feindlich negativen Auswuchs. Und die Bandmitglieder werden zu teilweise längeren Haftstrafen verurteilt, 2 Jahre. Und für Ivan Martiniros, der eben auch mit abgeurteilt wird, ist das nur der Beginn. Der sammelt dann von da an insgesamt fast 9 Jahre Gefängnisaufenthalt. Und das eben rein für eigentlich ja, kulturelle Aktivitäten mit einer gewissen unverkennbaren Oppositionsattitüde, die aber keine, und das muss man definitiv betonen, keine politische Opposition war. Die Plastic People of the Universe waren eine poetische Texte liefernde Psychedelic Dark Underground Band. Sie haben Velvet Underground Stücke gecovert, hatten übrigens bis 1974 auch einen kanadischen Sänger, bis der dann ausgewiesen wurde. Haben bis dahin im Englisch gesungen. Und all diese Gruppen haben sich eben eher als ästhetische Radikalopposition gesehen. Der politische Moment ist im Grunde vom System oktroyiert. Und der ergibt sich dann aber, und ich denke mal, ja, zur Überraschung, glaube ich auch, der Unterdrückungsorgane, im Grunde in eine Art ja, Radikalisierung des Umfelds, das natürlich auch aus politischen Dissidenten bestand. Eine wichtige Figur, auch als kultureller Dissident in gewisser Weise, Václav Havel, ein enger Freund der Band. In seinem Landhaus haben sie des Öfteren auch, oder auch die anderen Bands um die Plastic People herum, Auftritte hingeliefert. Und aufgrund dieser Verhaftung und dann der Verurteilung kommt es zur Gründung der Charta 77. Das ist wirklich der Anlass. Also die Verurteilung von kulturell Aktiven durch das System rein für das, was sie getan haben. Was macht die Charta 77? Sie beruft sich darauf, dass die sozialistischen Staaten die Schlussakte von Helsinki 1975, also die Menschenrechte, unterzeichnet haben, die sie also zu berücksichtigen haben, und verweist genau darauf. Ihr brecht im Grunde genommen eure eigenen Regeln. So. Und das lässt natürlich das System erstmal schlecht aussehen und es reagiert dann auch extrem schlecht gelaunt über die Jahre hinweg. Die Plastic People machen trotzdem weiter, über die Jahre hinweg, nehmen auf, die Aufnahmen werden außer Landes geschmuggelt und in Kanada oder in Frankreich veröffentlicht, also dann sozusagen im Tamistat, also Samistat sind ja die Selbstveröffentlichungen im eigenen Land. Das hier ist die erste Platte der Plastic People, kommt 1978 in Frankreich und Kanada, The Plastic People, Prag, Egon Bondys Happy Hearts Club Bands. Zieht sich natürlich auch auf die Beatles. Das ist schon der nächste Schritt. Und was blieb den anderen Musikern übrig? Was konnte man tun? Also man konnte in den Untergrund gehen, dann war man aber extrem limitiert, musste extrem leidensbereit sein. Und dieser religiöse Impetus, den habe ich nicht umsonst so betont, es ist auch ein Fakt, dass die Gruppe um die Plastic People herum vorwiegend eine katholische Gruppe war. Das ist eine Minderheit in Tschechien. Also da gab es eben auch diesbezüglich Dynamiken. Wer die Texte von Ivo Martiniros liest, wird das da auch finden. Also auch natürlich der Bezug auf die Hussiten, auf die Taboriten, dem tschechischen religiösen Dissidenten der Proto-Renaissance. Und nicht alle wollten sich dem unterwerfen. Es gab Bands, die eben gesagt haben, okay, wir wollen vielleicht nicht alle Bedingungen erfüllen, aber wir wollen versuchen, in den Schattenbereichen, sagen wir mal so, in den Grauzonen aktiv zu sein. Wir wollen Leute erreichen, wir wollen spielen. Ja. Wir wollen nicht heiraten müssen, um spielen zu können, sozusagen. Und das ist in CSSR eine wirkliche Scheidelinie, so wie in der DDR, in der Punkszene vielleicht, die sogenannten anderen Bands, die also die Systemregeln befolgt haben, und den wahren Punkbands, die nur in den Kirchen spielen wollten. So, das ist nicht überbrückbar. Bis heute können die eigentlich kaum an einem Tisch sitzen, mit ein paar wenigen Ausnahmen. So. Neben dem Underground gab es also die sogenannte Alternativa, die Alternativszene. So. Es waren die sozusagen einen Fuß im Underground hatten, einen Fuß in der Illegalität, auch mal dorthin abrutschen konnten, auch mal einkassiert werden konnten, aber die eben versucht haben, offizielle Ebenen zu erreichen. Und das in der Chase ist eher extrem interessant, kann ich nur empfehlen, mal ein bisschen hineinzugehen, weil es auch widersprüchlich ist und so Möglichkeitsräume aufweist, die man dann überhaupt nicht vermutet. Es gab die sogenannte Jazz-Sektion. Das war eigentlich so eine Art Jazzmusikerverband und Interessensgemeinschaft für Jazzfans, die unter anderem auch die Prager Jazztage veranstaltet haben. Anfang der 1970er gegründet, im Grunde vielleicht auch so ein Versuch, Kontrolle auszuüben, da hat man sie mal alle zusammen, so weiß man, wer sie sind. Aber das Eigenwillige ist, sie konnte relativ autonom agieren. Sie hatte eine Zeitschrift, das Jazz Bulletin, das unterlag nicht der Zensur, weil es als interne Rundschrift deklariert wurde. Und das ging bis in die Anfang 80er Jahre so. Die haben dann später über Punk, über Industrial und so weiter geschrieben. Es ist wirklich Fakt, dass Punk war ja Jazz in der Chase. Er passierte 1979, spielen die ersten tschechischen Punkbands auf den Prager Jazztagen. Also das ist wirklich ein sehr interessantes Zwischenfeld. Und da gab es sehr interessante Bands, die man vielleicht noch erwähnen sollte, wie Elektrobus, Extempore, die diverse Subbezeichnungen hatten, die Naive Extempore Band, The Rock and Jokes Extempore Band. Und das waren auch Leute, die haben zum Beispiel dann Kassettenlabel gemacht, was definitiv illegal war. Jegliche Vervielfältigung, das geht durch den ganzen Ostblock, war genehmigungspflichtig, also illegal, konnte mit hohen Strafen geahndet werden. Aber das hat sich etabliert und wurde teilweise verfolgt, teilweise aber eben auch, teilweise passiert das vielleicht auch unter dem Radar. Zumindest was die tschechische Stadtsicherheit angeht, gibt es von Mikuláš Radima, das war einer der wichtigsten Mitglieder eben der erwähnten Extempore-Band, der das Kassettenlabel Fist Records betrieb, die Bemerkung, die man im Interview in Leipzig fallen lassen hat, dass er, als er seine Akten so studiert hat, eben auch gemerkt hat, dass zumindest also die tschechischen Mitarbeiter eben auch nur morgens ins Büro gingen und einen Kaffee tranken und dann ihre Zeit absaßen und irgendwann mal auch mit einer Idee kommen mussten und sich auch einfach ganz viele Sachen ausgedacht haben, so, die sie gemacht hätten, um irgendwie natürlich auch eine Art von Verfolgungsplanerfüllung aufweisen zu können. Mag bei der ostdeutschen Stasi noch ein bisschen anders gewesen sein, da hat dann doch der protestantische Arbeitseifer und die Disziplin da anders durchgegriffen. Und das war so die eine Möglichkeit und die andere war zum Beispiel ins rein musikalische abzudriften, in den Jazzrock, der war ganz groß in der CSSR, oder eben in das, was man so Artrock im Allgemeinen nennt und hier ein sehr skurriles, gerade in der Inszenierung und sehr bekanntes, auch in der DDR bekanntes Beispiel, Collegium Musicum aus Bratislava. We'll be right back. auch immer man sich dabei gedacht hat beim tschechischen Fernsehen oder slowakischen, ich begreife es nicht. Die arme Band, also ich meine, die haben sowas wie Bela Bartok oder Mussorgsky oder so nachgespielt und fanden sich dann hier als, weiß ich nicht, was das sein sollten, Biene-Maja-Varianten wieder. Auch Mitglieder von Collegium Musicum, by the way, sind in den 80ern dann in den Untergrund abgesunken, weil sie eben diverse Regeln eben nicht befolgt haben. Und Mirjam Wager, der, ich glaube, vor 2 Jahren verstorben ist, den ihr gerade an der Orgel gesehen habt, spielte dann in den 80ern auch mal vor einer Punkband oder so. Auch so konnten die Dinge sich arrangiert finden. Und das vielleicht kurz zur Jesus Air. Wie weit sind wir denn? Könnt ihr noch? Kleine Rundreise. Gut, dann gehen wir mal in das Land, das ja, sich auch sehr in der Selbstwahrnehmung am weitesten vorne wähnte, ich fand es mal eine schöne Formulierung auf einem Symposium, auf dem ich war. Jemand sagt, dass im Grunde genommen die Ungarn auch in der Popkultur sich also als so besonderes Volk empfunden haben und als eben besonders gut. Wir hatten ja also besonders gute Art-Rock-Bands und eben auch besonders gute Punk-Bands und so weiter und so fort. Und haben uns eben aus diesem ganzen slawischen Umgebungs... ja, wie soll man das jetzt benennen, ohne gleich ganz pejorativ zu werden. Also herausgehoben, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. So. Vielleicht besonders gegenüber den Slowaken, vor historischem Hintergrund, den man auch immer mitdenken sollte und muss. So, und da gab es eine sehr interessante und ausgewachsene, vielfältige Beat-Szene, die sich unter anderem auch dadurch auszeichnete, dass, und da gab es vielleicht auch Vorgaben, beziehungsweise man hatte eine Ahnung auch, dass man damit durchdringen könnte, beziehungsweise vielleicht gehört es auch zum Selbstverständnis, man hat sehr stark mit der ungarischen Folklore gearbeitet, auf die man sich eben bezogen hat. Etwas, dazu kommen wir gleich, was eben auch politische Momente, Beimengungen mitzieht, die... zumindest tendenziell kritisch sind. Und ich spiele jetzt einfach mal einen wunderschönen Song einer der Bands, die eben es aus diesem ganzen Spektrum, zu den auch Omega gehörten, die dann ja auch chamäleonhaft alle möglichen Phasen, wie die Pudis ja auch, durchlaufen sind, Hardrock, Brockrock, melodischer Rock, alles, was der Markt brauchte, wurde fabriziert, große Kostüme und weniger große Kostüme und so weiter und so fort. Immer natürlich eine Spur größer, als die DDR das bieten konnte. Da standen die DDR-Bands immer ein bisschen neidisch daneben. Die jetzt folgende Band heißt Keks, wie dann auch so eine Pseudo-Punk-Band in der DDR. Die wiederum wurde eigentlich unter dem Level gehalten, weil sie als unberechenbar galt. Weil sie nämlich viel improvisiert hat, sowohl musikalisch als eben auch textlich. Und das hat dann den Behörden nicht so gefallen, weil man eben nicht ablesen konnte, okay, was passiert da denn auf der Bühne? Was machen die da? Das ist doch manipulativ. Das ist unberechenbar. Und die Band hat also, obwohl sonst sehr viele Dinge möglich waren, nur eine Single machen können. Und geriet dann noch viel mehr in den Fokus der Überwachungsorgane und wurde, also man könnte sagen, sogar buchstäblich auseinandergeschlagen. Also der Sänger wurde mehrfach von den Behörden niedergeschlagen, von Polizisten oder Geheimpolizisten. Man hat im Grunde genommen, das war eine gängige Methode, die man in der DDR eigentlich in den 80ern dann vor allen Dingen angewendet hat, man hat ihnen sozusagen die Ausreise nahegelegt. Also man hat gesagt, also ihr verschwindet mal besser außer Landes, weil sonst passiert noch viel mehr. Und es war sogar extrem perfide. Sänger Janosch Baksha-Schosch reiste dann mit seiner Schwester aus, Veruschka Baksha-Schosch, die dann wiederum die Frau von Gábor Bodi wird. Ich weiß nicht, wer von euch diesen wichtigen ungarischen Regisseur kennt, der wiederum eine ganz wichtige Brückenfunktion in den 80ern für die ungarische Szene oder überhaupt zwischen Ost und West hatte. Kann ich nur empfehlen. Wunderbarer Filmemacher, übrigens auch leider IM gewesen. Und die beiden durften nach Westdeutschland ausreisen, nach Düsseldorf, wo sie dann also auch später im Umfeld so der Düsseldorfer Punk-Post-Punk-Szene, so DAF und Fehlfarben und so weiter, auftauchten. Vor allem eben die Schwester des Sängers von Keks. Die Eltern durften nicht ausreisen. Also sie haben die Eltern im Land gelassen und das den beiden Jugendlichen auch klar gemacht. Also wenn ihr jetzt hier im Westen anfangt, irgendwelche Solidaritätsaktionen oder irgendwas loszutreten, dann seht ihr eure Eltern sowieso nicht mehr wieder. Und das haben sie also ein paar Jahre so aufrechterhalten. So. Soweit eben auch zu der Liberalität des Gulasch-Kommunismus. Die war nämlich sehr relativ. Ja. Wiewohl für die DDR-Bürger ein Paradies, vor allen Dingen eben ein Shopping-Window in den Westen hinein, weil man konnte alles Mögliche dort kaufen, unter anderem auch sehr viele jugoslawische Lizenzplatten von Westprodukten. Und jetzt kurz mal Keks, vielleicht unter dem, was ich hier spiele, so mal neben DG307, vielleicht mein Lieblingstitel. Eine sehr schöne Gedichtadaption, by the way, von Attila Josef, ein Gedicht aus den 20ern. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök. Ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó főterem, gyönyörű szép szívemen. Se apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Ja, und die ganzen anderen Bands, das könnt ihr ja vielleicht selber raushören, Omega, Bergen, die Lokomotive, Goethe, wie sie alle hießen, alle in der DDR auch sehr beliebt. Omega wurden sogar von Frank Schöbel gecovert, by the way. Das tolle, also auch ein, doch ein schönes Lied, Mädchen mit Perlen im Haar, in einer fast schon besseren Variante, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und was neben all dem, was so gegeben ist in der Zeit, als eben die neuen Wellen, Hardrock, Brockrock, Artrock und so weiter, oder eben auslaufender Beat, interessant ist und gerade in Ungarn eine große Rolle gespielt hat, wie schon erwähnt, also die Beat-Bands, die also Folk aufnehmen in die Sound- und Songstrukturen, ist eben wirklich eine dann ja, exponentiell anwachsende, große Wiederaufnahme von ungarischen Folk-Traditionen. Das passt natürlich ein bisschen zu diesem Hippie-Ding der, sagen wir mal, neuen Natürlichkeit, der Wurzelsuche und so weiter, was ja auch schwierige Momente sind in der Hippie-Bewegung. die ja wiederum auch sogar, wenn man schon über Wurzeln redet, ja so bis ins frühe 20. Jahrhundert und teilweise auch nach Deutschland reichen, also so Wandervogel und solche Dinge, kann man ja alles nachlesen. In Ungarn gibt es eben dieses Phänomen, und es geht eigentlich von einer Gruppe aus, und die besteht zum Anfang eigentlich aus zwei Studenten, nämlich den beiden, das könnt ihr ja schon lesen, Csepő Ferenc oder Ferenc Csepő, nach deutscher Lesart, also in Ungarn kommen die Vornamen immer am Ende, oder Josef Attila. Und jedenfalls gucken wir uns das vielleicht erstmal an, wie das dann aussieht. Daraus wird die sogenannte Tanzhausbewegung. Tanzhaus, das sind also diese Orte, an denen man traditionelle Folklore-Tänze macht. Und das wächst sich dann wirklich zu einem Phänomen aus. Und was daran interessant ist, ist, dass der Staat das eben deswegen unter anderem kritisch begutachtet hat, weil man sich ganz stark auf die ungarischen Traditionen Transsilvaniens bezogen hat. Transsilvanien aber, wie ihr vielleicht wisst, gehört ja seit dem Trianon, also seit 1920, zu Rumänien. Also nicht mehr zu Ungarn. Es gibt dort eine sehr große ungarische Minderheit. Viktor Orban fährt einmal gerne hin, um die radikalsten Reden zu halten. Also die Rede von der illiberalen Demokratie hat er eben dort gehalten. Sind doch sehr treue Wähler, die sogenannten Székler. Und dieser Bezug auf was es ja ist, Ursprungsregion. Also Bartók und Kodály, die beiden, die also die in diese Dörfer gefahren sind und ungarische Folklore Anfang der 20er oder über die 20er Jahre hinweg eingesammelt haben, sind eben dorthin gefahren, weil es dort am authentischsten überliefert war. Sich darauf zu beziehen, war natürlich etwas, was diese ganzen Wunden, die ja jetzt offenbar sind, immer noch im Nationalcharakter Ungarns, also des Trianons, des zerrissenen Landes und so weiter, zumindest berührt haben. So. Und so haben es die beobachtenden Behörden dann eben auch kritisch gesehen. Und das wird dann aber zu groß und wird dann Mainstream, und natürlich wird auch immer betont, dass es alles ganz unpolitisch ist und alle nur tanzen wollen. Und das mag vielleicht teilweise auch stimmen, aber dieses Element spielt einfach eine Rolle. Nicht umsonst beziehen sich heutige Rechtsrockbands ganz stark darauf. Es gibt eine ganz tolle Band, Musikasch, die im Übrigen auch Songs der Juden Transsilvaniens aufgenommen hat, die ja auch international dann ganz stark wahrgenommen werden. Und da gibt es ein Gründungsmitglied, das heute mit so Blood and Honor Nazi-Rockbands zusammenspielt. Also da kommen dann Dinge zusammen, die vielleicht irgendwie auch zusammengehören, wiewohl ich auch immer wieder insistiere, sowieso bei den ganzen Sachen, auch einfach mal ins Material gehen und nicht alle Dinge erstmal mitschleppen, also nicht die Ideologisierung voranstellen zumindest. So. Und jetzt gibt's neue Natürlichkeit sozusagen. E világon, ha üszt anyát, kétszer szüljön meg az anyát, egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznó közt az orban, fölsír a hat, de mire mény, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy, rattád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, ellenség, ha előtte áll, hit legyen, kit előtalál. Egy ki kezdi szabad napját, egy ki végzi szolgálatját. Egy ki népet ingyen oktat, egy kit kúszni vízbe dobtak. Egy ki magva erdőségnek, egy ki tőse bőmerélet. Csellel gáncsal minden elég, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. Rattád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, szeretőt után, ha járnál, hét legyen ki lányodáját, egy ki szívet ad szabályért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapos, egy ki kendős kére tapos, dobják körül, mint húst a légy, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. És van rá költség, azt a verset heten költség, egy ki márvány borrak falut, egy ki mikor szülték alud, egy ki eget mérni és bólit, egy kit a szó nevén szólít, egy ki lelki tüti nyílve, egy ki pankrány koncol élve, kettő vitéz és tudós négy, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. Két ember kint szája sírva, egy ki teljes kebel ringat, egy ki kemény bel utántak, egy ki elvett üres edény, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra, világ sírköve alatt négy, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. Und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man Hippies Ungarn sucht, kriegt man ganz viele Motive mit so irgendwelchen bestickten Händen und so weiter und so fort. Also es hat wirklich eine ganz wichtige Rolle gespielt, taucht dann auch in der Hochkultur auf. Ich empfehle zum Beispiel von Miklos Jancho Elektra, ein Film von 1973, wo das dann in extrem artifizieller Weise aufgegriffen wird. Und eben diese Frage, naja, immer, wer sind wir hier, wir komischen Ungarn, inmitten dieses Szenarios, das uns da umgibt jetzt. Und natürlich auch, ja, die gedemütigte Nation, 56, also der Aufstand gegen die Sowjets, sind blutig niedergeschlagen. Im Übrigen, bei der Diskussion um den Einmarsch 68 zwischen den Führern der Warschauer Paktstaaten hat Gierek, also der polnische Parteiführer und Staatsführer, den Ungarn gedroht und ihr seid sowieso die Nächsten. So, also das lag natürlich auch in der Luft, weil man eben ja, bemüht war, eine gewisse Liberalität zu pflegen zu den Möglichkeiten, die zur Verfügung standen. Und das eben vor allen Dingen auch im kulturellen, man könnte sagen, im Ersatzbereich. So. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, bei Folk-Elementen springe ich jetzt einfach mal nach Transsilvanien, wo wir jetzt ja de facto schon in Wurzelbeziehungen waren, und zeige jetzt doch mal was aus Rumänien, komme aber nochmal nach Ungarn zurück, weil das sein muss. Und zwar eine Band, die Transsilvanien auch teilweise im Namen trug, Phoenix Transsilvania, eine Band, die sich aber auch schon in den 60ern als Beatband gegründet hat, Svinti, das heißt die Heiligen, unter dem Namen durften sie dann doch nicht weitermachen. Und dann wurden sie zu Phoenix Transylvania oder kurz Phoenix, und zwar eine Band aus Timișoara. Timișoara ja auch so ein multikulturelles Gemisch, viele Deutsche, aber auch Ungarn und eben Rumänen, die dann auch in der Subkultur zusammengearbeitet haben, so eben auch in Phoenix. Und ich spiele euch mal ein offizielles Fernsehvideo, könnte man Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrii Popa cel vestit, Andrii Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de de domnie și tot stradă neîncetat. Andrei Popa, hot bărbat, Andrei Popa, hot bărbat, e haiduc și e vestit. Andrei Popa, cel voinic, e haiduc și e vestit. Andrei Popa, cel voinic. Zi și noapte, tot călare, trage fir din drumul mare. Phoenix, sehr empfehlenswerte Band, die hat zwei ganz tolle, dann auch wirklich psychedelische Platten gemacht, bis dann der Druck eben zu groß wurde und der Sänger der Band ist dann offiziell ausgereist in die Niederlande und zwar, ich glaube auch über Hochzeit, konnte jedenfalls zurückkehren und hat dann, so geht die Legende und der glaube ich jetzt erstmal, zumindest erzähle ich sie, den Rest der Band in Boxen außer Landes geschmuggelt. Das heißt, die haben sozusagen die Boxen aufgeschraubt, die Bandmitglieder da reingepackt, die Boxen wieder zugeschraubt und sind damit über die ganzen Grenzen bis nach Westdeutschland. So geht die Legende und zumindest sind sie wirklich dort angelandet und haben dann versucht, Mitte der 70er Jahre sich dann so in diesem Krautrock-Umfeld, ich glaube sogar in Oldenburg, vielleicht ungünstige Ausgangsposition, zu lancieren und das hat nicht geklappt. Und der Hintergrund war eben, dass ein Teil der Band, klar, deutschstämmig war und dachte, man könnte da eine Karriere machen. Mittlerweile sind sie dann natürlich dann zurückgekehrt und ja, sowas wie die Pudis Rumäniens, wenn man überhaupt diese Vergleichslinie aufmachen darf. Was ist zu Rumänien wichtig zu sagen? Ich verbleibe nur ganz kurz hier. Rumänien, wie gesagt, nicht mit einmarschiert. Ceausescu. Klar, ein Sondercharakter in jeder Hinsicht. Man darf vermuten, dass er vielleicht auch aus, ja, im Grunde nationalistischem Selbstbewusstsein nicht einmarschiert ist, im Sinne von, also man mischt sich nicht derart in die eigenen Angelegenheiten ein, sprich, ich will auch nicht, dass jemand bei mir einmarschiert. Und dann schwenkt er aber dann nach Staatsbesuchen in China und Nordkorea auf, ja, diesen, ja, wie soll man das nennen, also diese Mischung aus Ideologie und Ersatzreligion, was Ideologie ja vielleicht auch ist, ein und wird dann halt zum großen Führer und so weiter und so fort, was alles dazugehört. Und das ausgerufen im Juli 1971, die Juli-Thesen des Jahres 71, schicken dann Rumänien auf diesen ganz spezifischen Weg. Aber für die 70er gilt, dass das Land in so einem ganz komischen Spagat dann war, weil der Westen gedacht hat, okay, hier haben wir jetzt so einen Paktstaat, der schert aus, der macht nicht mit. da gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen Hebel rankriegen. Und dann kriegt Rumänien extrem viele Kredite, kann Technik importieren und in Lizenz produzieren, kriegt Zugang zu wirklich Hightech, Computertechnologie und so weiter. Und es war so eine Art Frühlingsbewusstsein, aber die Dämmerung folgte dann ja sehr bald und dann ja über die 80er Jahre dann wirklich in derart radikalen Form kann man ja alles bei Hertha Müller nachlesen und das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von der Realität, was sie da auf natürlich hochpoetische Weise darbietet. Also die 80er Jahre in Rumänien müssen unerträglich gewesen sein. Wiewohl es auch dort Leute gab, die versucht haben, noch länger auszuhalten, und dann aber auch Mitte der 80er Jahre nach Westdeutschland gehen mussten, wie der gleich folgende mit Chia Florian, nur ganz kurz angespielt, einfach weil es ein ganz tolles Beispiel ist für ja Dinge, die trotzdem möglich waren und auch ästhetisch interessant sind und, wie ich finde, in dem retromanischen Dasein der Weltpopkultur irgendwie noch fehlen. Mit Chia Florian ebenfalls aus Timișoara, der es bis 1984 in Rumänien aushält und dann aber auch nach Westdeutschland geht. Stolul de drogi, n-o să gerândul tău. Tu taci, tu taci și-mi face bine, căci somnul meu i-a smuțit pe tine. Wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten, also wir haben natürlich alle möglichen Möglichkeiten, aber ich offeriere jetzt mal. So. Ich könnte gern Ende kommen und dann kommen wir zu dem, was im Jahr 78, und das ist ja dann auch noch gehen soll, dann also wirklich valent wird, nämlich Punk. Oder ich könnte noch einen kleinen Ausflug in die Sowjetunion machen. Polen lassen wir jetzt mal außen vor, das ist eh viel zu groß, um das erfassen zu können. Wollt ihr optionieren? Sowjetunion, gut. Da schreitet nämlich die Aufbereitung mittlerweile erfreulicherweise auch ein bisschen voran. Es gibt Ausstellungen, die wandern gerade durch die Welt, und im Grunde das, was ich jetzt hier mache, ist vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung, wenn wir es zustande kriegen, was natürlich an Finanzen liegt. Soviet Hippies, eine Ausstellung zusammengestellt von zwei sehr, sehr jungen oder relativ jungen, zumindest in dem Kontext vor allen Dingen, Esten. Schon in London und was weiß ich wo zu sehen gewesen, aber noch nicht in Germanien. Und wenn die Zeichen eben günstig stehen, vielleicht im September in Leipzig. Mal gucken. So. Und aus diesem Film jetzt ein paar Fotos. Das ist kein Sand, das ist Schnee. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das ist ein Bild Anfang der 90er, das an ein Event erinnert. Das ist eigentlich das ist nicht nur eine Ausstellung, sondern eben auch ein Film, der war in der Leipziger Doc-Woche auch zu sehen. Ein Film, der die Althippies der Sowjetunion besucht, ausgehend eben von estnischen Hippies, die ja klar damals in der Sowjetunion leben mussten, aber eben auch verschiedene andere dann besucht. Und am Ende fahren die los und sie fahren nach Moskau. Und warum fahren sie nach Moskau? Weil dort ein großes Hippie-Treffen ist. Und dieses Hippie-Treffen gibt es seit 1971. Daran erinnern, dass es 1971 eine Demonstration geben sollte, eine Anti-Vietnam-Kriegs-Demonstration aus Solidarität der bereits schon relativ massiv existierenden Sowjet-Hippies-Generation, der ersten Generation. Und es kommen mehrere tausend Hippies zusammen in Moskau, und die Behörden haben vorher signalisiert, man hat mit denen natürlich gesprochen, man konnte ja nicht einfach sich in Moskau auf den Plätzen versammeln, um Gottes Willen. Man hatte mit den Behörden gesprochen und wurde gesagt, okay, das ist ja politisch eigentlich etwas, was auf der Linie ist. Und man ließ sie sich versammeln, dann hat man sie alle kassiert. Ja. Und in Angedenken an diese also Niederschlagung im Grunde genommen dieses Hippie-Treffens treffen sich Ex-Sowjet-Hippies oder eben Neo-Hippies bis heute am 1. Juni des Jahres in Moskau. So. Ja, also es gab sehr früh eine Hippie-Bewegung in der Sowjetunion, und wenn ihr dazu kommt, schaut euch den Film an, und es gibt demnächst auch eine Compilation, wo die Sounds der sowjetischen Hippies oder sagen wir mal über die 70er Jahre hinweg eingesammelt wurden. Und das ist auch ein Foto, das war ja das Eingangsfoto hier zum Hineinkommen aus dem Film. Und ich präsentiere euch jetzt mal so ein paar Ausschnitte aus dem Soundtrack, um auch mal eine Ahnung zu geben, wie sich Sowjet-Hippie-Sound so anhört. Und zwar jemand, den ich vorher auch überhaupt nicht kannte, Yuri Morozov, der anscheinend eine Menge Produktion über die 70er Jahre vor sich hin gemacht hat. Also im Grunde genommen für diesen Umlauf in der Szene in der Sowjetunion gab es eine ausgeprägte Szenerie, wo diese großen Spulentonbänder wirklich als Edition im Land herumgehen. Das nannte sich dann Magnetisdat, also nach diesem, eine Adaption nach Samisdat und Tamisdat, Magnetisdat, teilweise auch wirklich mit schön designten Covern. Und Morozov war Teil dessen und hat dann über die 70er Jahre hinweg, also gegen Ende der 70er Jahre, auch wirklich ja, avantgardistische Elektronikproduktionen gemacht. Wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt einen Blog auf YouTube, der heißt Funked Up East. Von einem Esten gemacht. Der sammelt das alles ein. Also wer so 70er Jahre Sounds Osteuropa abchecken will, YouTube, Funked Up East von Misha Panfilov, wie er sich nennt. Und jetzt erstmal Sherry Garden of Jimi Hendrix. Hosen in Jeans, klar, Jeans waren ganz wichtig. Jeans war, wie es bei Plenzdorf heißt, keine Hose, sondern eine Haltung, eine Weltanschauung sozusagen. Entschuldigung, war das offiziell? professionell? Nein. Nein. Natürlich nicht. Diese Fotos sahen so professionell aus. Na gut, also gute Fotos machen, das konnte man ja nicht verhindern. So. Aber sowas in Umlauf zu bringen, war damals nicht möglich. Die akzeptable Rockband, also was interessant ist, ästhetisch, und das findet man auf diesem Blog auch, es gibt ganz viele so ganz wilde Konglomerate, wo eben diese Sounds aus den verschiedenen, vor allem aus den südlichen Sowjetrepubliken, dann so mit Rock und allen möglichen anderen estradenhaften Elementen fast schon surreal zusammengeführt werden. So irgendwelche kasachischen Ensemble oder eben aus dem Kaukasus und so. Und was eben auch, um ein Stichwort neue Natürlichkeit, wichtig war und eben auch für diese Generation, weil es lag ja in der Luft, also hier die Hippies, die im Schnee posen und so, dass bei Melodia, dem Staatslabel, extrem viele Platten im Umlauf waren, eben mit zusammen originären Folksounds aus den verschiedensten Republiken über das ganze Land hinweg. Und das war eben auch etwas, was damals en vogue war. So, heute sind das extrem teure Sammlerplatten, by the way. So. Und ja, vielleicht sehr viel mehr gar nicht zur Sowjetunion. Es gab schon sehr verschiedene Szenen und in der estnischen Sowjetrepublik oder überhaupt in den baltischen Republiken war man eher an den Westen angeschlossen. Einerseits, weil man polnisches Radio hören konnte, andererseits, weil die Esten finnisches Radio hören konnten und teilweise auch finnisches Fernsehen gucken. Und man hat sich sowieso eher westgewandt selbst verstanden und auch grundsätzlich orientiert antirussisch, antisowjetisch. In der Szene allerdings war man zusammen. Also das war eine durch die Sowjetunion gehende, die Jugend sozusagen einende kleine Szene, die dann eben auch gerade nach dieser Niederschlagung 71 in diesem Frust und in diesem, ja, in dieser Selbstwahrnehmung als unterdrückt, was immer permanent auf der Straße klargemacht wurde, nicht nur vom System, sondern natürlich auch von der normalen Bevölkerung. Da spielt dann das vorhin schon erwähnte Phänomen der Drogen dann noch eine ganz große Rolle. Also es ist wirklich dann überall dort anzutreffen. So. Aber dieses Verhältnis, also gerade auch kultureller Selbstwahrnehmung, baltischen Republiken, ein bisschen auch Ukraine, aber das kommt viel später, kann man dann auch in Sachen Punk im Warschauer Punkpack-Buch nachlesen. So. Und dann möchte ich vielleicht doch jetzt, bevor jetzt alle rausgehen, das Finale, und zwar dann doch noch zu Punk, und zwar Punk, wie er aus den 70er-Jahre-Generationen und zwar dann auch noch aus der Kunst heraus auftaucht, eben in dem gesetzten Rahmen 68, 78. Also 77 gibt es so die ersten kleinen, äußerst dunklen Blumen des Bösen, quer durch den Ostblock, in Jugoslawien sowieso, aber das, wie gesagt, spielte zu ganz anderen Bedingungen. Was ich jetzt hier hervorheben will, auch einfach nur als Tipp mal, was ich auch schon mehrfach getan habe, auch in verschiedenen Publikationen, sind die Spions. Eine Band, die aus der Budapester ja, Bohem kommt. Und man muss bei der Band dazu sagen, aus der jüdischen Bohem Budapest, aus der sogenannten Neo-Avantgarde-Szene und dem experimentellen Theater der 70er Jahre, die sich dann zusammenfindet nach diversen gemeinsamen Performances der Einzelfiguren über die 70er Jahre hinweg, um aus diesem Kunst-Dissidenten-Ghetto, in dem man irgendwie seine Spielwiese hat, überwacht wird und so weiter, aber sehr viel auch gegenseitige Wertschätzung einsammelt, aber im Grunde genommen nicht rauskommt, aus diesem Ghetto auszubrechen, um eben zumindest potenziell in die Popkultur hineinzuwirken. Mit der gegebenen Radikalität, man war also ja, medial mehr oder weniger angeschlossen, wie gesagt über Jugoslawien, aber eben auch über die ganzen Touristen und so weiter. Und man hat sowieso sich bemüht, man wusste also, was los war. Und man wusste, dass Punk da war. Man wusste, mit welchen Elementen Punk gearbeitet hat. Und das ist eben eine Möglichkeit des wirklich radikalen Nihilismus und der wirklich radikalen Negation, weil all das, was im Grunde genommen den anderen vorher vorgeworfen wurde, konnte man jetzt also wirklich mal praktizieren. Und das haben sie dann auch gemacht. Konzeptionell mit diversen Manifesten sich als Verräter aller Seiten lanciert. Spions, also als Spion, eigentlich ein Kunstwort zwischen Spy und Spion. Schwingt vielleicht sogar auch der Informant mit, der Stasi-Informant, und mit auch radikalen thematischen Setzungen. Und dazu gehört das jetzt gleich nur kurz angerissene Stück und ich sage dazu dann auch noch was. Und zwar Anna Frank. Und Anna ist also die ungarische Form von Anne. Also es geht um eben jene. Egy kis erőszakos szerelem, mielőtt végleg érted jönnek. Egy kis erőszakos szerelem, mielőtt végleg érted jönnek. Frank, szeretkezz velem? Ó, Anna Frank, sikítsd állat! Ó, Anna Frank, különben feladat! Ó, Anna Frank, a fiúkként várnak! A kiáltás átvágja a torkod, nincs sanszod, válaszad engem! Most még csak az égésem fegyelmez, ez most még csak az én szerelmem! Ó, Anna Frank, mint téged akarnak? Anna Frank! Érted, jöttek át a határon? Anna Frank, te vagy a háború? Anna Frank! Te vagy a vágy, te vagy az álló! Ezer szagyokban jársz velem, a korbácsos és a késévez, a sajátom leszel, áldozat nekem. Ha megmentőd vagyok, megyen összadolak, mindenki megölnek, mindenképp halott vagy. Ne félj, imádni fogod, ha szerelem újra szabad, mert nem csak a babinát kell, nekem te kell lesz az agyad. Fordult a kocka, a városnak vége szakad, és mert felé vagyok újra, Anna Frank, újra szabad. A tested átjárja végre, az erőszak és a félelem. Egy kísértet vagyok a jövőből, és te vagy az én kísértetem. Mint a sok álom, megjött a szerelmed. Szép reges napaszak férfi, egy ismerős, ahogy kerested. Együtt vagyunk, együtt az álom. Anna Frank álma vagyok. Tükrötted a gyilkosod arca. Anna Frank újra halott. Gyönyörű lány vagy, én újra élek. Nem menekülhetsz, indulunk érted. A legszebb halál nem, magamnak akarlak. Az enyém leszel, te akartad. Én vagyok a vágyad. Hiába nevetsz, az utolsó vagyok. Tudom, hogy szeretsz, én kényszerítlek. Én megvetelek, én felszabadítlak. Én végzek veled, ismert fel magad. Anna Frank, én vagyok, a édes öngyilkos. Ha mit akartál, megkapod. Én vagyok az idő, mindent szabad. Magadnál teszlek, öld meg magad. Anna Frank, Anna Frank, Anna Frank. Anna Frank! Anna Frank! Anna Frank! Anna Frank! Segítsd állat! Én vagyok! Mered ütőlem! Gyilkosod, kés van nálam! Feladnak! Háborút játszunk! Magadba! Sehr, sehr lang, vielleicht eher fast Kammerrock-musikalisch. Komischerweise eine Punkband ohne Drum und Bass. Aber es hat sich halt so ergeben und sehr viel Zeit zur Entwicklung hatten sie eh nicht, gegründet 77, im Summer of Hate, wie sie gerne betonen. Und dann gab es drei Shows Anfang 1978 und dann wurde ihnen, wie vorher schon dem Sänger von Keks nahegelegt, doch bitteschön das Land zu verlassen. Interessanterweise landen sie in Paris, eigentlich wollen sie natürlich nach London, aber das war irgendwie nicht organisierbar. Und wer wohnte um die Ecke? Malcolm McLaren, der dort ebenfalls im Exil de facto war, als gescheiterter Manager der Sex Pistols. Und mit dem, irrsinnigerweise, arbeiten sie dann auch noch zusammen und es entsteht die Single Russian Way of Life, B-Seite Total Czechoslovakia. So, also es sind nur mal kleine Momente und ich zitiere mal ganz kurz, in Gänze kann man das hier übrigens Produktplacement 2 in Go Ost nachlesen. Go Ost, Klangzeit, Raum, Reise in die Subkulturzone Osteuropas. Anna Franks Traum, Zitat, ein bisschen gewaltsame Liebe, bevor sie dich endgültig abholen. Anna Frank, mach Liebe mit mir, Anna Frank, kreische du Tier, Anna Frank, sonst gebe ich dich auf, Anna Frank, die Jungs warten draußen. Dieser Schrei schneidet deinen Hals durch, du hast keine Chance, wähl also mich. Fürs Erste zügelt dich nur mein Messer, fürs Erste ist es nur meine Liebe. Anna Frank, alle wollen dich, deinetwegen sind sie über die Grenze hinübergekommen. Anna Frank, du bist der Krieg, du bist die Sehnsucht, du bist der Traum. Lach mich an, ich bin der Mörder, mit mir kommst du tausendmal besser weg. Dies ist das Jahr der Geißel, des Eisens und des Messers. Du wirst mein sein, ein Opfer für mich. Anna Frank, ich bin dein Erretter. Anna Frank, ich vergewaltige dich. Anna Frank, sie töten dich sowieso. Anna Frank, du bist sowieso tot. Hab keine Angst, du wirst es lieben. Die Liebe ist wieder frei. Ich brauche nur deine Vagina. Dich brauche ich, dein Gehirn. Anna Frank, das Blatt hat sich gewendet. Die Stadt ist am Ende. Erkenne mich, ich bin es wieder. Anna Frank, wieder frei. Dein Körper wird endlich durchdrungen von Gewalt und Liebe. Ich bin ein Gespenst aus der Zukunft und du bist mein Gespenst. Anna Frank, all dies ist nur ein Traum. Anna Frank, deine Liebe ist gekommen. Ein schöner, alter und erfahrener Mann. Ein Bekannter, den du gesucht hast. Wir sind zusammen, zusammen der Traum. Ich bin Anna Franks Traum. In deinem Spiegel das Gesicht deines Mörders. Anna Frank ist wieder tot. Anna Frank, du bist ein wunderschönes Mädchen. Anna Frank, ich lebe wieder. Anna Frank, du kannst nicht entkommen. Anna Frank, wir gehen los, dich zu holen. Und so weiter und so fort. Ich zwinge dich, errette dich, ich befreie dich, ich töte dich. Am Ende, Anna Frank, ich habe ein Messer. Anna Frank, ich gebe dich auf. Anna Frank, wir spielen Krieg. Anna Frank, du bist du selbst. Und damit ist die Hippie-Zeit definitiv vorbei. Danke.